Aufgabe 5.4 A1. Frau Schmidt fängt in der Vertriebsabteilung an. Die Chefin, Frau Suter, stellt sie einigen Kollegen vor. Welche Position haben Sie? Ordnen Sie zu. Frau Schmidt, ich möchte Sie einigen Kollegen vorstellen, mit denen Sie zu tun haben werden. Ja, gerne. Das ist Frau Gut vom Innendienst. Sie ist Sachbearbeiterin und kümmert sich um die Aufträge. Guten Tag, Frau Gut. Und das ist Herr Kunz vom Außendienst. Er ist Verkaufsberater und verantwortlich für die Kundenbetreuung. Freut mich, Sie kennenzulernen, Herr Kunz. Guten Tag, Frau Schmidt. Herr Gärtner ist unser Marketingassistent. Er befasst sich mit Marketing und Werbung. Guten Tag, Herr Gärtner. Angenehm. Und das ist Frau Kissling. Frau Kissling ist unsere Sekretärin. Guten Tag, Frau Kissling. Freut mich. Guten Tag. Ich bin zuständig für allgemeine Büroarbeiten in der Abteilung. So, dann lasse ich Sie jetzt hier. Frau Gut wird sich um Sie kümmern. Viel Spaß bei der Arbeit. Vielen Dank, Frau Suter.